Bitişen. Okay. So, guten Tag, Dr. Erbilen ist mein Name. Ich bin zuständige Ärztin heute für Sie. Ich möchte mit Ihnen Anamnese-Gespräch durchführen. Und kurz zum Ablauf möchte ich ein paar personenbezogene Fragen stellen. Danach können wir über Ihre aktuellen Beschwerden besprechen. Alles in Ordnung für Sie? Wie Das passt. heißen Sie bitte? Ich heiße Gerda Mais. Können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Na, der Vorname ist Gerda, Gerda, und der Familienname ist Mais, Mais. Okay, das ist männlicher Name, Eine oder? Frau, Eine Frau. Gerda. Okay. Frau Mais, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. 56. Wann sind Sie genau geboren? Am 12.07.67. 67, ja? Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,68 Meter. 68, okay. Wie viel wiegen Sie zurzeit? So 72 Kilo. Okay, vielen Dank für deine Informationen, Frau Mais. Was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Also wissen Sie, ich habe seit einer Woche solchen Husten und das wird immer schlimmer und überhaupt nicht besser. Und ich habe jetzt solche Schmerzen. Mir tut die ganze Brust weh, wenn ich huste. Und ich habe jetzt auch gemerkt, also in der Nacht, ich habe Fieber und ich hatte richtig Schüttelfrost heute Nacht. Und zwischendurch war ich schweißüberströmt. Natürlich bei der Hitze auch kein Wunder. Aber dann habe ich wieder gefroren und irgendwie ich konnte überhaupt keine Luft kriegen heute Nacht. Und auch so, ja, also auch jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich kaum Luft bekomme und ich fühle mich ich ganz schwach und ganz schlecht. Oh, okay, ich verstehe Sie, Frau Mais. Sie haben gesagt, seit einer Woche haben Sie Husten und aber heute bekommen Sie Atemnot, Ja, starke also. Ja, also das wurde halt immer schlimmer. Jetzt seit 2, 3 Tagen habe ich diese Atem. Brustschmerzen und jetzt merke ich eben oder habe ich gemerkt, dass ich Fieber habe und dass ich eben auch schwer Luft kriege und dass ich so das Gefühl habe, so mein Herz springt mir raus. Ja, also ich fühle mich ganz schlapp und ja, bin eigentlich, erkenne mich selber gar nicht wieder. Okay, verstehe. Also, Sie haben gesagt, haben Sie das Fieber gemessen und seit wann haben Sie Fieber Ja, also gemessen habe ich gestern Abend, weil ich da gemerkt habe, dass ich so Schüttelfrost habe und so. Aber ich glaube, ich habe das schon länger. Also heiß habe ich mich schon die Tage gefühlt, da habe ich aber nicht gemessen. Und gestern Abend war das so 39,9. 39? Okay, so ein paar Tagen. Frau Mais, sind die Schmerzen nur beim Husten aufgetreten oder auch immer da, die Also Brustschmerzen? die sind beim Husten da und auch wenn ich einatme, habe ich das Gefühl, ja, Okay. dass ich Schmerzen habe. Und dann atme ich eigentlich gar nicht so tief, sondern nur so flach, weil es sonst weh tut. Okay, Frau Mais, können Sie, brauchen Sie ein bisschen Sauerstoff zurzeit oder können Sie diese Beschwerden am Ende des Gesprächs aushalten? Ja, ich habe das ja jetzt schon den ganzen Tag. Also insofern ist es auch egal. Dann können wir auch eben noch das Okay. Gespräch abwarten. Okay. Haben Sie etwas dagegen eingenommen, Frau Mais? Ja, ich hatte so Hustentropfen zu Hause. Die habe ich jetzt die letzten Tage eingenommen, aber das waren so Kodeintropfen. Aber die hatte ich noch von, was weiß ich, von früher. Aber trotzdem huste ich weiter und habe das Gefühl, dass es überhaupt nicht besser wird. Okay. Ja, so gibt es Auswurf beim Husten? Ja, da kommt so ein bisschen Schleim raus, aber das ist alles nur so ein bisschen gelblicher Schleim. Gelbliche Schleim. Okay, so waren Sie deswegen beim anderen Arzt? Nein, ich bin jetzt gekommen, weil das eben mich geschockt hat, dass ich so Fieber habe und dass ich so luftnötig bin. Deswegen bin ich schnell hierher gekommen. Okay, sind die Beschwerden erste Episode oder haben Sie ähnliche Beschwerden früher gehabt? Ja, Husten hat man ja immer mal, aber dass ich das so schlimm habe, das kann ich mich nicht erinnern. Okay. So, als Begleitsymptome, Sie haben gesagt, Herzrasen und Müdigkeit. Ist Ihnen übel? Nee, so richtig schlecht ist mir nicht. Manchmal, wenn ich so richtig so eine Hustenattacke habe, dann ist das so, dass das fast so ein bisschen wirkt, ja. Aber ich muss mich nicht übergeben oder so. Aber manchmal ist der Husten eben sehr, sehr stark. Okay. Ja. Okay. So. Genau. Ja, wie ist Ihr Appetit, Frau Mais? Normalerweise ist der gut, aber jetzt heute und die letzten Tage habe ich nicht viel gegessen. Ich habe auch gesehen, dass ich jetzt im Lauf der letzten Woche ein gutes Kilo abgenommen habe. Wie viel Kilo abgenommen? Also etwas mehr als 1 Kilo. Okay. Haben Sie Auffälligkeiten beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nein, eigentlich ist das alles ganz normal wie immer. Okay. Wie ist Ihr Schlaf? Haben Sie Probleme Ja, mit dem normal Schlaf? kann ich gut schlafen, aber jetzt die letzten Nächte habe ich halt wegen des Hustens nicht schlafen können. Und gerade in der Nacht ist es eigentlich besonders unangenehm. Dann muss ich immer wieder mich aufsetzen und auch einen Schluck trinken. Und ich habe immer gedacht, das wird dann mal irgendwann besser, aber wird es gar nicht. Okay. Verstehe. Ja, jetzt ich möchte ein paar Fragen über Ihre Vorgeschichte stellen. Leiden Sie irgendwelche chronische Erkrankung, Frau Mais? Ich Ja, meine also Zuckerkrankheit. man hat vor etwas über 10 Jahren festgestellt, dass ich eine Zuckerkrankheit habe und Diabetes habe. Und da muss ich Metformin nehmen. Und ansonsten habe ich ein bisschen hohen Blutdruck. Okay, so die Zuckerkrankheit ist Typ 2, oder? Ja, also Oder als Jugendliche Alters? oder so hatte ich das nicht, nein. Aber das ist Typ 2, ja. Erinnern Sie sich an die Dosierung für Metformin? Also ich meine, dass ich morgens, also ich nehme morgens eine Tablette und ich meine, da steht 1000 drauf. Okay. So, Sie haben gesagt, dass Sie hohen Bluthochdruck haben. Seit wann haben Sie leiden Sie an Bluthochdruck? Naja, das hat man so ein bisschen eher festgestellt, bevor das mit dem Diabetes rausgekommen ist. Also vielleicht so 15 Jahre oder so. Ja, Und okay. dann nehme ich aber regelmäßig jetzt Ramipril, eine morgens und eine abends. Und damit geht es mir ganz gut. Erinnern Sie sich auch an die Dosierung Ich von meine, das ist Ramipril? Ramipril 10. 10 Milligramm. Okay. Gibt es noch etwas oder alles Nee, das das? lassen wir völlig. Ah, okay, ja, genau, ja, recht. Wurden Sie schon einmal operiert? Jetzt muss ich überlegen. Als Kind habe ich mal eine Blinddarmoperation gehabt, aber sonst eigentlich nichts. Okay. Wurden Sie schon einmal auch wegen Zuckerkrankheit oder arterielle Hypertonie stationär behandelt? Ja, also ich war wegen des Zuckers war ich jetzt in den letzten Jahren zweimal kurzfristig stationär, weil das irgendwie ein bisschen durcheinander war. Aber ich weiß nicht, was da los war, aber jetzt in letzter Zeit nicht. Ja, alles in Ordnung zurzeit, ja? Ja, total. Okay. Okay, sehr gut. Sind Sie allergisch auf irgendwelche Stoffe oder Medikamente? Also ist mir nichts bekannt. Ich wüsste nicht, dass ich auf irgendwas bisher allergisch reagiert habe. Ich kann eigentlich alles essen und trinken und ist auch nichts mit Medikamenten irgendwie auffällig. Okay, ja, ich verstehe, Sie haben keine Unverträglichkeiten Nee, auch. nix. Okay, alles klar. So, jetzt ich möchte ein paar Fragen über Ihre Gewohnheit stellen, Frau Mais. Rauchen Sie? Nee. Also ich habe Oh. noch nie geraucht, nein. Und das, Ja. allein der Gedanke, da muss ich ja schon husten, ja. Ja, freut mich. Und trinken Sie Alkohol, Frau Mais? Also ganz selten mal, was weiß ich, wenn sich was anbietet, wenn es ein Fest gibt oder wenn es was, ja, ein gemütlicher Abend oder beim Grillen, dass man mal ein Bier trinkt oder so. Aber also ich trinke nicht jeden Tag Alkohol. Okay. Ja, die nächste Frage ist ein bisschen anderes. So, haben Sie Erfahrung mit Drogen? Mit Drogen? Nee, da habe ich keine Erfahrung. Ja, sehr gut. Okay. Frau Mais, sind Sie verheiratet? Ich bin Und verheiratet, ja. okay, haben Sie Kinder? Ja, ich habe zwei Kinder, aber die sind schon groß, ne? Die sind schon nicht mehr bei uns im Haus. Okay, sind Sie gesund? Die Kinder sind gesund, Ah, ja. sehr gut. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite beim Finanzamt. Haben Sie Stress auf der Arbeit? Ja, hin und wieder habe ich schon mal Stress, aber eigentlich ist das ein sehr interessanter Job. Gut. Wie ist Ihr Impfstatus? Bin natürlich gegen Corona geimpft, weil wir ja auch hin und wieder Publikumsverkehr haben. Und überhaupt, also klar, gegen Corona bin ich komplett geimpft und sonst glaube ich auch gegen alles, was passieren kann. Okay, sehr gut. So, waren Sie in den letzten 6 Monaten im Ausland? Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, wir waren einmal in den Niederlanden, also hier direkt in der Nachbarschaft und dann war ich auch einmal in Österreich, aber sonst. Also in exotischen Ländern war ich nicht. So, okay. Frau Mais, gibt es wichtige Vorerkrankungen in Ihrer Familie, von denen ich wissen sollte? Ja, also mein Vater hat genau wie ich einen hohen Blutdruck. Das habe ich wohl von ihm geerbt. Und meine Mutter ist früh gestorben. Die, also ja, früh. Sie hat halt im Alter Brustkrebs bekommen Und eben so eine Variante, die nicht gut zu behandeln war, und die ist daran gestorben. Es tut mir sehr leid, Frau Mais. Wie alt war sie, als verstorben ist? Ja, da war sie Mitte 70. Okay, ich verstehe. Frau Mais, das ist nicht direkt Ihre Beschwerden Zusammenhang, aber machen Sie auch die Brustkontrolle? Was mache ich? Ja, ich Brustkontrolle. gehe regelmäßig zur Krebsvorsorge, ja klar. Ah, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, freut mich auch. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Okay, ich verstehe. Jetzt, ich möchte eine kleine Zusammenfassung machen. Wenn ich etwas nicht verstehen oder vergessen oder falsch verstehen, korrigieren Sie Ja, mich bitte. natürlich. Okay, danke. So, Sie haben seit einer Woche Husten und Brustschmerzen. Die Brustschmerzen besonders beim Husten stark und Sie haben auch Fieber, Nachtschweiß und Schüttelfrost. In den letzten Tagen Sie haben auch Luftnot. So, Sie haben gegen Husten Tropfen einnehmen. Eingenommen. Angenommen und es gibt auch Auswurf, schleimige und gelb, Schleim und gelbliche Auswurf. Ja, so ich habe nicht gefragt, wie stark sind die Brustschmerzen? Können Sie beurteilen auf eine Schmerzskala, wobei ein sehr leicht 10 unerträgbare Schmerzen Naja, entspricht. unerträglich sind die nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon so, dass ich so eine Schonhaltung mache, dass ich versuche, nicht so tief einzuatmen. Ich würde vielleicht sagen, so, dass die bei 6 sind, die Schmerzen. Zwischen 5 und 6. Also es ist schon so, dass es mich quält. Okay, so ich möchte noch eine Frage. Gab es Erkältung und Symptome vor einer Nein, Woche? also ich habe mich eigentlich gewundert. Also es ist ja so sommerlich warm. Da denkt man ja eigentlich Aha. nicht, dass man so eine Erkältung hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Klimaanlagen laufen und dann ist man verschwitzt und wird wieder kalt. Insofern habe ich gedacht, so ein Husten ist jetzt nicht so erstaunlich, aber es wird eben so gar nicht besser. Ich verstehe. So, Aber so Schnupfen oder sowas habe ich jetzt nicht. okay. So, gibt es jemanden in Ihrer Umgebung, die ähnliche Beschwerden haben? Nee, eigentlich nicht. Sonst sind alle gesund eigentlich. Okay. Ja, so. Ich bin mit dem Gespräch durch. Möchten Sie, haben Sie Fragen an mich? Ja, die Frage ist Okay. natürlich, was kann man jetzt dagegen machen? Und Ja. wie lange wird das dauern, bis es mir wieder besser geht? Und was steckt überhaupt dahinter, ne? Frau Mais, jetzt ich werde Sie zuerst körperlich untersuchen. Danach nehme ich Blut ein und ich werde auch Bruströntgenaufnahme veranlassen. Ich werde auch eine EKG verschreiben zur Sicherheit und dann Sobald alle Ergebnisse vorliegen, können wir noch einmal über Ihre Diagnose und Therapiemöglichkeiten zusammen Ja, besprechen. das kann ich gut verstehen. Aber muss ich denn jetzt im Krankenhaus bleiben? Das hängt von, ja, zumindest dann, bis alle Ergebnisse da sind, müssen Sie bei uns bleiben. Okay, ja. Aber ja, je nach Ergebnisse werden wir nochmal besprechen, ob Sie Okay. hier bleiben oder nach Ja, Hause zu gehen können. okay, gut. Okay, Alles klar. vielen Gut, Dank. ja, danke schön. Ja, Sie können, ich komme gleich, Sie können Warteraum gehen. Ja, Gut, dann gehe ich bis jetzt ins später. Wartezimmer. Ja, okay, bis Danke schön. später. Dankeschön. Später. Haben Kolleginnen andere Fragen? Ich habe eine Frage vielleicht. Ja. Be bemerken Sie Schwellungen an Ihren Beinen? Ja. Ah, ist mir nicht aufgefallen. Ist okay. Müssen Sie in der Nacht aufstehen, um auf die Toilette zu gehen? Ja. Ja, aber eigentlich normalerweise nicht. Das ist jetzt nur, wenn ich nachts aufwache und huste, dann habe ich halt auch so einen Druck und dann muss ich auch zwischendurch auf die Toilette gehen, aber normalerweise muss ich das eigentlich eher nicht. Okay, bemerken Sie etwas innerhalb 2 Wochen, dass die Ihre Beschwerden ausgelöst haben? Was hat? Ja, ich habe halt gedacht, dass ich irgendwie kalt geworden bin und deswegen den Husten bekommen habe. Es war ja so warm und dass ich vielleicht durch Klimaanlage oder so irgendwie kalt geworden bin und dann, dass dann der Husten mich so angeflogen hat. Ne? Okay, danke. Und dann hat jemand gefragt nach dem Appetit, ne? Hat die Kollegin aber schon gefragt, dass Ja. es mir normalerweise eigentlich gut schmeckt. Dass ich aber im Augenblick keinen Appetit habe, zumal ich auch beim Essen ziemlich husten muss. Ja. Ich denke, alle Fragen gestellt. Eine Frage. Ja. Ja? Waren Sie schon wegen dieser Beschwerden bei Ihrem Hausarzt? Nein, da war ich noch nicht. Ich bin jetzt nur gekommen wegen der Luftnot und deswegen bin ich jetzt in die Klinik direkt gekommen, weil ich Angst hatte. Und diese Frage schon gestellt. Die wurde schon gestellt, ja, genau. Ja. Können wir Ersatzgespräche anfangen? Ja, auf meiner Seite. Bitte Ja, schön. von mir aus auch, klar, natürlich. Okay. So, ich verstehe jetzt. Guten Abend, Frau Oberärztin. Ich habe eine neue Patientin gerade gesehen, Ihnen möchte vor Ihnen möchte. Ja, Ihnen Vorstellen vorstellen möchte. möchte. Ja. Ja. Hätten Sie Zeit dafür? Ja, natürlich. Wen haben Sie denn gesehen? Dankeschön. Ja, es geht um Gerda Mais. Sie ist 56 Jahre alt und sie ist 1,68 Meter groß. Und 72 Kilogramm schwer. Mhm. Frau Gerda Mais hat sich heute bei uns wegen seit einer Woche bestehende starke Husten und Brustschmerzen vorgestellt. Sind die Schmerzen schon seit der ganzen Woche da? Nein. Nein, aber im Verlauf der Zeit hätten sich die Schmerzen und Husten schlimmer geworden sein. Genau. Okay. Ja. Und außerdem berichtete sie, dass in den letzten Tagen Fieber, Nachtschweiß und Schüttelfrost habe. gehabt Dass sie habe, haben oder das ja, dass aufgetreten ist. der aufgetreten. Dagegen Husten habe sie eine Codeintropfen eingenommen, aber dass die Tropfen ihr nicht geholfen habe. Zusätzlich teilte sie mit auf mit Husten schleimige gelbliche Auswurf gehabt habe. Als weitere Begleitsymptome klagte sie über Tachykardie und Haben Sie Fatigue. denn schon ein EKG gemacht? Nicht jetzt, nach der Vorstellung mache ich das, aber ich Okay. musste. Ja. Die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf beschwerdebedingte Inappetenz, Dysomnie und Gewichtsverlust von circa ein Kilogramm, mehr als ein Kilogramm innerhalb einer Woche. An der Vorerkrankungen leide sie Diabetes mellitus Typ 2 seit 10 Jahren, arterielle Hypertonie seit 15 Jahren. Es wurde bei der Patientin eine Appendektomie als Kindheit durchgeführt In der werden, Kindheit. in der Kindheit. Zusätzlich wurde sie in den letzten Jahr zweimal wegen der Blutzucker durcheinander stationär behandelt. Es sind keine Allergie- und Verträglichkeiten bei ihr bekannt. Sie sei nicht Raucherin, sie trinke selten Bier. Die Drogenkonsum wurde verneint. Sie ist verheiratet und habe zwei gesunde Kinder. Sie ist Angestellte beim Finanzamt. Sie habe nicht so viel Stress und ihr Impfstatus vollständig. Die Reiseanamnese, ja, sie waren in den letzten 6 Monaten in Niederland und Österreich. Bei der Familienanamnese berichtete sie, dass ihr Vater an arterielle Hypertonie leidet und ihre Mutter an Mammakarzinom mit 70 Lebensalter verstorben ist. Sie ist Einzelkind. Ja, alle anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Pneumonie hin. Als Differentialdiagnose kommen eine Pulmonärembolie, Myokardinfarktus in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich die Patientin zuerst körperlich untersuchen. Und danach werde ich Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? ich werde als Inspektion achte ich auf Zyanose und ins Abhören Auskultation abhören. Auskultation höre ich die Lunge ab, so Lungengeräusche werde ich konzentrieren. Und auch Perkussion, die Vergleiche bei der Lungenflüge. Danach werde ich Blut abnehmen. Beim Labor bestimme ich Blutbild, CRP, BSG, Troponin, CK, CKMB und ja, werde ich auch Auswurf, Kultur und Antibiogramm Sehr gut, ja, veranlassen. gut. Und was würde man wahrscheinlich heutzutage noch machen? Corona-Test auch, ja, Schnelltest, Genau. genau. Dann werde ich auch Röntgenaufnahme veranlassen. Gegebenenfalls würde ich auch vielleicht ein CT veranlassen. Ja. Gut. Und wenn sich Ihre Diagnose bestätigt, das wäre die Therapieoption. Ich werde diese Patientin stationär aufnehmen, weil sie habe Diabetes und arterielle Hypertonie und Ja, ihr stimmt. Zustand ist nicht so gut. Dann werde ich ausreichende Flüssigkeitszufuhr Genau. geben und schleimlösende ja, okay, Antidepressive Mukolytiker. und auch Mukolytikum, Ja, gut. Antipyretikum und Antibiotikum auch Ja, und da werde ich warten wir auf abreichen. die auf das Antibiogramm, würden wir warten vom Labor, ne? Beziehungsweise man würde mit dem Breitband anfangen und würde dann nachher gucken, ob das greift bei dem Keim, ne? Wenn wir das Antibiogramm haben. Ja. Okay, gut. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, was mit der Patientin ist, wie es ihr geht und wie ihr weiterer Zustand ist und ob es sich tatsächlich um eine Pneumonie handelt. Okay. Wunderbar. Ich habe eigentlich nur zwei Kleinigkeiten. Das heißt, das eine ist vielleicht keine Kleinigkeit. Herr Gündes, wahrscheinlich würden Sie sagen, die Patientin muss sofort einmal Ja. untersucht EKG-Flaschen. werden Ja. hinsichtlich Vitalparameter, Ja. dass man einmal guckt, EKG, Ja. Sauerstoffsättigung. Und einmal, was weiß ich, Blutdruck, Ja. damit Besonders man Fieber, dann. ja. Es könnte sein 40 Grad. Besonders Fieber, ja. Sie haben gesagt 19,9, das ist sehr hoch. Das ist hohes Fieber, ne? Ja. Ja. Ja. Also, das ist der einzige Schönheitsfehler, der mir jetzt auffällt, ja. Und was mir aufgefallen ist, beim Sprechen. Das merken Sie wahrscheinlich gar nicht. Sie machen ganz oft so eine Verlegenheit dazu. Ja. Und das ist in der Häufung, fällt es auf. Wenn Sie das nochmal anhören, das Gespräch, wird Ihnen das auffallen, dass Sie das fast nach jedem Wort sagen. Und das ist natürlich schwer, sich das abzugewöhnen. Also ich würde das jetzt nicht als Katastrophe ansehen, ja. Nur das ist sicherlich was, wo Sie versuchen müssten, ein bisschen dran zu arbeiten. Es zeigt natürlich so eine gewisse Suche. Ja, wir machen das, wir Deutschen machen das ja auch, wenn wir Deutsch sprechen, ja, obwohl es unsere Muttersprache ist. Wir machen auch solche Füsel und dieses, ich mache das selber auch, aber vielleicht nicht ganz so oft wie Sie. Und gerade wenn ich mich konzentriere, natürlich überhaupt nicht. Das müssten Sie versuchen, noch mal so ein ganz bisschen zu glätten. Vielleicht hilft es, wenn Sie sich praktisch eine Formulierung vorgeben, dass Sie also sagen, in der Familienanamnese wurde berichtet von einer Hypertonie auf Seiten des Vaters und einer Brustkrebserkrankung seitens der Mutter. Die Mutter ist auch an dem an dem Mammakarzinom gestorben. So, dass man einfach einen Satz vorformuliert hat und nicht, während man darüber nachdenkt, noch formulieren muss. Ja, Ja, genau. dann sparen Sie sich diese Zeit und können auf einen fertig formulierten Satz zurückgreifen. Das würde vielleicht da so ein bisschen Entlastung bringen. Markanterweise war das beim Fragestellen viel, viel weniger, aber nachher beim Bericht war es signifikant mehr. Ja, ansonsten habe ich Sie als sehr souverän erlebt, als sehr straight, was so die Fragestellung anging. Auch Ihre Einleitung sehr schön. Wir machen jetzt erst die persönlichen Daten und nachher sprechen wir über Ihre Beschwerden. Und Sie haben auch konsequent weitergefragt, ja. Wenn die Patientin irgendwas gesagt hat, sind Sie darauf eingegangen. Das war also super. Sie haben sie auch immer schön mit Namen angesprochen. Das ist natürlich auch immer so was, was sehr, sehr positiv ist. Und was Sie auch sehr elegant gemacht haben, zum Schluss ist Ihnen noch aufgefallen, dass Sie nicht nach der Schmerzintensität gefragt haben. Ne? Und das haben Sie dann noch mal so eben nachgeschoben. Das war sehr unauffällig und sehr dezent. Super gemacht. Also wie gesagt, der Anamneseteil wirklich sehr schön. Und dann im Bericht, das ist immer so, das wissen alle. Ja, das ist immer so. Der Bericht ist der schwerere Teil. Da sind mir noch zwei winzige Sachen. Sie nimmt eine Kodeintropfen. Nein, kein Artikel davor, weder einen unbestimmten noch einen bestimmten. Sie hat dagegen Kodeintropfen eingenommen. Ja? Und auch genauso Drogenkonsum wurde verneint. Auch da kein Artikel. Ja? Ich habe das schon oft gesagt. Viele Kollegen fragen in der Anamnese, das haben sie nicht gemacht. Haben Sie Kontakt zu den Drogen? Nein, das fragt man. Haben Sie oder hatten Sie jemals Kontakt zu Drogen? Und dann eben Drogenkonsum wurde verneint, wenn überhaupt der Drogenkonsum und nicht die. Ja, also. Aber am besten eben Drogenkonsum wurde verneint, langt völlig. Ja, weil das so allgemeine Sachen sind. Ja. Ansonsten, wie gesagt, sprachlich habe ich das Gefühl, dass sie sehr, sehr souverän unterwegs sind. Und das ist so eine, ich glaube, dies mit dem das ist nur so eine Angewohnheit. Versuchen Sie da noch ein ganz bisschen zu üben. Vielleicht tatsächlich auch selber mal aufnehmen, was Sie sagen, wenn Sie frei etwas sprechen, um das nochmal zu kontrollieren. Ob Sie, wenn Sie gut darauf achten, das schaffen, das ein bisschen auszublenden. Ich Ja? hoffe, ja, und das ist Ja. ja meine Gut. große Problem. Ansonsten können Sie, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ja? Vielen Und Dank. Ihrer Prüfung gelassen entgegengucken. Ja, Ja. und Dr. Gündüz? ja, als Moderatör möchte ich sagen, als Moderatör, ich habe eine Stichwort hinzufügen. Ich möchte Wir müssen auf jeden Fall bei der Arzneimittel lateinisch medizinisch Wörter, Fachbegriffe. ja, Fachbegriffe verwenden. Stimmt, ja. Ja, Thorax, Ja, Schmerz, ja. Husten, Tussis, Brustschmerzen, Angina Thorax. pectoris oder Kreuzschmerzen, diffüz, Einatmen Schmerzen, İnspirasyon Schmerzen, Schwitze, hiperhidroz, ortopne, periferal ödemen, niktürü, und so weiter und letal Mama Casino. Mama Ja. ja und Stimmt, ja. Das ist ja noch ein guter Hinweis, ja. Auswurf Tussis und so weiter. Sputumkultur hat sie gesagt, Ja, ist vielleicht sie haben untergegangen. gesagt Sputumkultur, aber Sputum nicht gesagt. Ja, Auswurf. Auswurfkultur Kultur habe stimmt, ich ja, gesagt. genau, Ja. Gut. Ja. Vielen Dank. Das ist doch mal ein sehr guter, konkreter Hinweis. Ja, vielen Dank. Ja. Okay. Und Gut, ja, danke schön. sollen wir uns am Dienstag wiedersehen? Ja. Ja. Okay. Gut.